Wissenschaft im Brennpunkt. Bettwanzen haben sich ungemein uns angepasst, daher finde ich sie auch sehr interessant als Schädlingsbekämpfer. Sie leben, wo wir nicht ran können, können sehr lange hungern und sie kommen immer dann, wenn wir am müdesten sind. Man hat sie ja früher im Krieg auch Tapetenflunder genannt, weil sie sich einfach in jeder kleinsten Ritze verstecken können. Das kleinste Loch, da saß schon die Bettwanze drin. Ein kleiner Splitter, der im Lattenrost herausgesplittert war, da saß die Bettwanze drin. Es ist so schwer, die Tiere zu finden. Die parasitische Lebensweise hat natürlich einen riesigen Vorteil für das Tier. Ich habe jeden Tag einen gedeckten Tisch. Blutsauger in meinem Bett. Die Wanzen sind zurück. Von Joachim Budde. Ein Schulungsraum bei der Deuler in Kempen bei Krefeld. Einer der deutschen Lehranstalten für Agrartechnik. 20 angehende Schädlingsbekämpfer starren in Lichtmikroskope. Sie mustern die winzigen Insekten, die ihnen ihr Kursleiter Dr. Rainer Pospischil mitgebracht hat. Fein säuberlich auf Nadeln gespießt. So, da kannst du gerade mal gucken, wo sie sein kann. Zwei Stück sind drin. Da? Mhm. Zwei Stück sind hier drin? Mhm. Denken Sie mal an die verschiedenen Stadien. Ja, na, ich dachte, eine Nymphe hier noch, ja? Mhm. Daneben. L1. L1, okay. Hab ich noch nie live gesehen. Wir wurden zwar schon öfters, also ich war zwar schon öfters in der Wohnung, wo sie vermutet wurden, aber gefunden live direkt habe ich sie noch nie. Die angehenden Schädlingsbekämpfer sind noch ganz am Anfang ihrer Ausbildung. In diesem ersten Crashkurs lernen sie das Ungeziefer kennen, das ihnen bei ihrer Arbeit begegnen wird. Flöhe, Läuse, Schaben oder Fliegen hat ihnen Rainer Pospischil schon vorgestellt. Wir kommen zu dem letzten Schädling der Farmhygiene und das ist die Bettwanze, die in den letzten 10, 15 Jahren eine sehr starke Renaissance erlebt hat und inzwischen zu einem der wichtigsten Schädlinge in der Schädlingsbekämpfung geworden ist. Der Entomologe hat bis 2010 bei Bayer neue Insektizide geprüft. Jetzt projiziert er Fotos der Insekten auf die Leinwand. Sie haben die Farbe von dünnem Kaffee. Der platte, fast runde Hinterleib der Bettwanzen ist riesig im Vergleich zu ihrem Brustsegment und dem winzigen Kopf. Sie wirken nackt, so ohne Flügel. Deutlich sind Streifen auf dem Hinterleib zu erkennen. Diese Ladereserve stülpen die Bettwanzen aus, wenn sie Blut saugen. Die Tiere werden in der Regel bis zu 6 mm lang, vollgesogen können sie bis 9 mm erreichen. Die Eier sind weißlich, teilweise gelblich und sind an den Verbergeorten der Tiere in Ritzen und Spalten versteckt, wo dann auch die Larven schlüpfen, die dann sofort den Wirt aufsuchen, wie wir auch gleich sehen werden. 5-mal häuten sie sich, ehe sie erwachsen sind. Jedes Mal müssen sie sich dafür mit Blut vollsaugen. Sie ernähren sich von nichts anderem. Den Tag über verstecken sich die Tiere meist im Bett, am Fernsehsessel. Wenn der Mensch sich abends zum Ausruhen niederlässt, kommen sie hervor und stechen unbemerkt zu. Die medizinische Bedeutung der Tiere bezieht sich vor allen Dingen auf das Blutsaugen. Es handelt sich um Linsen- bis zentgroße, stark juckende Quaddeln, die durch den Speichel der Wanzen hervorgerufen werden und meistens nach wenigen Tagen abklingen, bei empfindlichen Personen durchaus 1 bis 2 Monate andauern können. Wie manchem von Pospischils Schülern geht es den meisten Bundesbürgern. Sie wissen nicht, wie eine Bettwanze aussieht, weil sie noch nie eine gesehen haben. Als Wissenschaftler der Universität Tübingen im Jahr 2012 Passanten in den Fußgängerzonen von Köln, Hamburg, Leipzig und München Röhrchen mit Bettwanzen zeigten, tippten die meisten auf Zecken, Läuse oder sogar Marienkäfer. Gerade einmal 13% erkannten die Bettwanzen. If we went back to the 1930s, wenn wir zurückblicken, in den 1930er, 1940er Jahren waren Bettwanzen in den meisten Ländern eine schwere Last und weit verbreitet. Clive Bowes leitet die Pest Management Consultancy, eine unabhängige Beratungsfirma bei Cambridge. Insektengifte wie DDT, moderner Wohnungsbau und das Engagement der Städte hatten die Bettwanzen nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, Nordamerika und Australien zurückgedrängt. In den 70er und 80er Jahren, sagt er, begegneten Schädlingsbekämpfer den Wanzen dort nur noch vereinzelt. I found myself involved in the late 1990s in a limited number of quite severe infestations that I'd never seen previously. In den späten 90ern habe ich dann eine Reihe von Wohnungen mit so starkem Befall gesehen, wie ich es bis dahin noch nicht kannte. Von da an häuften sich die Berichte, dass Bettwanzen ungewöhnlich oft und ungewöhnlich zahlreich auftauchten. We're all reporting sort of unusual reappearance of bed bugs and unusual numbers of bed bugs. Als im Jahr 2006 seine Kunden sich immer häufiger über hartnäckige Bettwanzenpopulationen beklagten, sei er sehr bald auf den Gedanken gekommen, dass dahinter Resistenzen stecken könnten. And of course one of the explanations that jumps to mind very readily is that it might be resistance. Das ist hier so der Kernbereich der Zucht. Die Zweigstelle des UBA in Berlin-Dahlem. Arlette Boyer führt in das Labor mit den Brutschränken für die Bettwanzen. Hier haben wir also unsere verschiedenen Bettwanzenstadien, alle eben einzeln in einer Schale. Hier sehen wir, das sind also frisch geschlüpfte, die gerade gefuttert haben. Die sind also sehr, sehr prall. Man sieht, die sehen schon aus wie die Erwachsenen, wenn man sie jetzt vergleicht. Allerdings sind sie in der Farbe ein bisschen heller. So dunkel sind sie jetzt eben nur, weil sie gestern Blut aufgenommen haben. Dann sind sie auch gar nicht mehr so flach wie eine Flunder, sondern schon recht rund. Die Bettwanzen, die in diesem Labor gehalten werden, sind der Referenzstamm des Umweltbundesamtes. Er geht auf das Jahr 1947 zurück. DDT oder andere Gifte haben sie nie gesehen. Die Tiere sind garantiert nicht resistent und das ideale Vergleichsmaterial für Arlette Boyer. Denn die Biologin untersucht für ihre Doktorarbeit, wie resistent wilde Bettwanzenpopulationen in Wohnungen und Häusern in Berlin inzwischen gegen Pestizide sind. Dazu begleitet sie Schädlingsbekämpfer bei deren Einsätzen und sammelt dabei Bettwanzen ein, um zu testen, wie viel mehr Insektengift sie im Vergleich zu ihren Artgenossen aus dem UBA-Stamm vertragen. Das geschieht 2 Etagen über dem Zuchtlabor. Auf der Arbeitsplatte in dem schmalen, hellen Raum stehen flache, weiße Wannen. In jeder liegen quadratische Platten, so groß wie CD-Hüllen, auf denen Glasringe je 1 Dutzend Bettwanzen am Weglaufen hindern. Ich habe jetzt 3 Oberflächen hier. Ich habe Tapete benutzt, wo ja auch die Bettwanzen gerne drunter oder drauf sitzen. Dann haben wir Hornitex, das ist ein Äquivalent zu Laminat und Sperrholz, woraus ja auch viele Bettgestelle bestehen oder Lattenroste. Ja, verschiedene Oberflächen testen wir eigentlich natürlich aus dem Grund, weil jeder zu Hause auch verschiedene Oberflächen hat. Zudem saugen Sperrholz und Tapete das Gift viel stärker auf als zum Beispiel Laminat. Das hat Einfluss auf die Wirkung der Mittel. Manche Mittel versprechen schon nach sehr kurzer Zeit einen Knockdown-Effekt, das heißt, dass die Tiere dann schon paralysiert sind. Andere Mittel brauchen ein bisschen länger und dementsprechend werden halt verschiedene Zeiten getestet. Ähnliche Versuche macht auch Dr. Birgit Habedank. Sie leitet am UBA die Arbeitsgruppe Mittelprüfung Gliedertiere. Die Biologin und ihre Mitarbeiter testen, in der Regel auf Antrag der Hersteller, ob Insektizide gegen Ungeziefer mit 6 oder 8 Beinen wirklich das halten, was die Packungsbeilage verspricht. Nur dann werden diese Mittel in die Bekanntmachung der geprüften und anerkannten Mittel und Verfahren zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen nach § 10c Bundesseuchengesetz, kurz die Entwesungsmittelliste, aufgenommen. Nur was auf dieser Liste steht, darf zum Einsatz kommen, wenn Behörden eine Schädlingsbekämpfung anordnen. Die Länge der Liste zeigt, es gibt ein Problem bei der Bettwanzenbekämpfung. Weil wir zum Beispiel in der aktuellen Entwesungsmittelliste nur 2 Mittel gegen Bettwanzen aufgenommen haben und die gehören beide in die Wirkstoffgruppe der Pyretroide. Und unter der aktuellen Situation ist natürlich der Handlungsdruck besonders groß, dass wir auch Produkte mit anderen Wirkstoffen finden müssen, dass wir auch aktiv uns verschiedene Mittel angucken, ohne dass wir einen gezielten Antrag von Antragstellern bekommen haben, um mal vorzutasten, welches Mittel wäre ein Kandidat und könnte vielleicht die Kriterien erfüllen. Ein Mann, der sich mit Insektengiften auskennt, ist Dr. James Austin. Der Entomologe leitet die Entwicklung neuer Produkte für den Gesundheitssektor bei der BASF-Tochter in Raleigh im US-amerikanischen Bundesstaat North Carolina. Austin hat die letzten 5 Jahre einer Arbeitsgruppe bei BASF mit Experten aus der ganzen Welt angehört, die gezielt nach neuen Molekülen zum Einsatz als Insektizide gesucht hat. Ich war der Einzige in der Gruppe, der nicht aus dem Pflanzenschutz kam. Mich interessierte gar nicht, was auf Kartoffeläckern passiert, sondern was man gegen Bettwanzen, Stechmücken, Schaben oder Termiten machen kann, die vielen Menschen Schwierigkeiten bereiten. Resistenzen erschweren es, solche Tiere zu bekämpfen, zum Beispiel gegen die Chlorkohlenwasserstoffe. Durch den breiten Einsatz von DDT von den 40ern bis weit in die 70er sind viele Schädlinge gegen die gesamte Chemikaliengruppe resistent geworden. Daraus folgt ein weiteres Problem, nämlich das der Kreuzresistenzen. Diese Kreuzresistenzen schützen die Tiere gleich gegen den kompletten Mechanismus. Dadurch kann es also gleich gegen mehrere Gifte resistent machen. Die Folgen reichen bis heute. DDT nutzt denselben Mechanismus wie die Pyrethroide. All diese Gifte sind Nervengifte. Sie durchdringen den Hautpanzer und wandern in die Nervenzellen. Gut, dann schauen wir uns die Tiere mal an. Arlette Boyers Bettwanzen waren 24 Stunden lang mit einem Pyrethroid in Kontakt. Zuerst schaut sich die Wissenschaftlerin die Tiere aus dem Uba-Stamm an. Jetzt kann man eigentlich schon ohne Mikroskop relativ einfach sehen, wenn ich Ihnen jetzt hier mal so ein Männchen hinlege. Das Tier liegt auf dem Rücken, schafft es auch nicht mehr, sich selber in die Bauchlage zu bringen und zeigt eben nur noch ein Zittern. Das ist noch ganz typisch nach 24 Stunden, aber auch nach 2 und 4 Stunden finden wir bei dem Umweltbundesamtstamm genau diese Ausprägung. Knockdown nennen die Experten diesen Zustand. Das Pyrethroid beeinträchtigt den spannungsabhängigen Natriumkanal in den Nervenzellen. Werden Reize übertragen, öffnet sich dieser Kanal für einen Augenblick, um Botenstoffe in die Nervenzellen hereinzulassen. Pyrethroide verhindern, dass sich der Natriumkanal wieder schließt. Wir sprechen also wirklich von einer Dauererregung und daher kommt auch dieses Zittern. Alles, was da so da ist, also motorische Nerven, fangen alle an zu zittern. Und das ist so ein Dauerreiz, dass die Tiere dann sozusagen dadurch irgendwann sterben. Meistens braucht es schon die 6 Tage, auch nach Frischeinwirkung, bis die Tiere wirklich letztendlich tot sind. Aber zur Tilgung, also wir sprechen von 100% Tilgung, wenn sich die Tiere genau in diesem Zustand befinden, weil wir wissen, sie können sich nicht wiedererholen. Das heißt, wenn wir sie so in einer Wohnung finden, könnten wir sie theoretisch absaugen und dann wären die Tiere weg. Ganz anders sieht es aus bei dem Wildstamm, den die Wissenschaftlerin in einer Wohnung irgendwo in Berlin gefunden hat. Das Tier ist ein Weibchen, das saß jetzt wirklich 24 Stunden lang komplett auf dem Insektizid. Man hat gesehen, wenn man es in Rückenlage dreht und sie sich selber wieder sehr schnell umdreht und normale Laufbewegungen zeigt und sich dann hier auch wieder versteckt. Die ist komplett vital und da liegt dann doch die Vermutung schon wieder sehr nahe, dass dieses Weibchen diese Mutation aufweist. Aber die wird dann nochmal eingefroren und dann werde ich das später nochmal im Labor untersuchen und die DNA isolieren und genau nachsehen, ob es auch tatsächlich der Fall ist. Nur so kann man ja dann auch beweisen, dass diese Mutation, die wir finden, auch wirklich mit der Resistenz was zu tun hat. Dabei hilft Arlette Boyer, dass im Jahr 2010 Wissenschaftler von der amerikanischen Ohio State University verglichen haben, welche Gene in resistenten Bettwanzen aktiv sind. Erst Anfang 2013 stellten Forscher von der University of Kentucky die wichtigsten Mechanismen zusammen. Ihr Ergebnis? Die Wanzen haben mehrere Abwehrmechanismen gegen das Gift entwickelt. Das fängt mit der Zusammensetzung des Chitinpanzers an. Einige Tiere haben dort mehr Fette, also mehr Lipide auf der Außenhülle und andere Oberflächenproteine entwickelt, die dazu führen, dass das Mittel schwerer eindringen kann in die Bettwanze. Ist das Gift dann doch in ihren Körper eingedrungen, haben manche Wanzen Wege entwickelt, es schneller wieder auszuscheiden. Zum einen die metabolische Resistenz nennen wir das. Das ist eine erhöhte Stoffwechselaktivität in der Bettwanze und verschiedene chemische Prozesse führen also dazu, dass diese Pyrethroide schneller entgiftet werden und auch ausgeschieden werden können. Zum anderen haben wir die ABC-Transporter. Das sind Transporter für verschiedene Hormone, Proteine, auch Fette und eben auch für Gifte. Die werden sozusagen hochreguliert, was dazu führt, dass eben auch wieder der Entgiftungsprozess schneller vonstatten gehen kann. Und schließlich ist bei Bettwanzen, die Pyrethroide vertragen, der spannungsabhängige Natriumkanal verändert, die Knockdown-Mutation. Das sind 2 bisher nachgewiesene sogenannte Punktmutationen. Das heißt, es wird wirklich in der DNA, die ja aus Basen besteht, nur eine einzige Base ausgetauscht. Und dadurch kriegen wir dann eine andere Aminosäure. Und das führt dazu, dass dieser spannungsabhängige Natriumkanal seine Funktion behält. Eigentlich ist Resistenz das falsche Wort, denn an Pyrethroiden sterben irgendwann alle Bettwanzen. Mutierte Tiere vertragen lediglich eine viel höhere Dosis als ihre sensiblen Verwandten. Das zeigt sich auch bei den Berliner Bettwanzenstämmen. 200 verschiedene Populationen hat Arlette Boyer inzwischen untersucht. Wir haben also bei der Knockdown-Resistenzmutation wirklich sehr viele Tiere gefunden, die auch in Berlin das aufweisen. Wobei man trotzdem sagen muss, im Gegensatz zu Amerika, wo die ja teilweise Resistenzen von bis zu 10.000-fach mehr Toleranz eines Pyrethroids haben als ein sensibler Stamm, das muss man sich ja wirklich mal vorstellen, haben wir als höchste Toleranz ungefähr das 50-fache gefunden. Als Clive Bowes immer häufiger Klagen seiner Kunden erreichten, sie würden die Bettwanzen nicht mehr los, wandte er sich 2006 an die Universität Sheffield. Auch dort hielten die Forscher einen Stamm, der noch nie mit Insektiziden in Berührung gekommen war. Hier verglich Bowes, wie viel Gift die Stämme vertrugen. When the initial results came in, my initial feeling was there must have been something wrong with the test. Als ich die ersten Resultate sah, dachte ich, wir hätten einen Fehler gemacht bei den Tests. Es waren alle Laborwanzen, aber überhaupt keine Tiere aus dem Feld gestorben. Das hat uns sehr überrascht. Wir mussten für die wilden Wanzen 100-mal so viel Insektizid einsetzen oder sogar noch mehr. Zwischen 2000 und 2005 wuchs die Anzahl der Anfragen nach Bettwanzenbekämpfung in London jedes einzelne Jahr um 25%. In Australien schnellte ihre Zahl in den 7 Jahren nach der Jahrtausendwende hoch auf 4.600%. In Deutschland fehlen offizielle Statistiken, denn die Tiere übertragen keine Krankheiten. Der Hotelverband Deutschland teilte auf Anfrage mit, es gebe in deutschen Hotels allenfalls sporadisch Bettwanzen, darum auch dort keine Daten. Doch der Berliner Landesverband des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes, in dem Mario Heising und 25 weitere Schädlingsbekämpfer organisiert sind, erstellt seit 2007 seine eigene Statistik. Rechnet man Heisings Zahlen auf die gesamte Stadt hoch, ergibt sich ein beunruhigender Trend. Im Jahr 2007 lag die Zahl der Einsätze gegen Bettwanzen in Berlin noch bei rund 800. Im Jahr 2012 waren es 3-mal so viele. Wir reden jetzt vielleicht über 2.000 oder 3.000 Bekämpfungen, die in der Stadt laufen, die bekannt sind. Wir reden nicht noch von die, wo sich die Bürger auch noch alleine helfen. Und da ist es denn schon, denke ich, eine ganz schlimme Situation. Pest that until 10 or 15 years ago most people thought was extinct. Ein Schädling ist zurück, von dem die meisten Leute noch vor 15 Jahren glaubten, er sei ausgerottet oder zumindest außerstande im 21. Jahrhundert in unsere modernen Häuser, unsere modernen Hotels mit all unserer modernen Technik zurückzukehren. Die Bettwanzen waren so schnell, dass das Medienecho darauf zu manchen Zeiten an Hysterie grenzte. The media reaction has been at times almost verging on hysteria. Don't you let the bed bugs bite, they can't be seen in candlelight. No romantic bubble baths at this time. Es gibt Methoden gegen die Wanzen ohne Gift. Kleidung und Stofftiere etwa kann man bei mindestens 60 Grad waschen. Empfindliche Textilien und kleinere Gegenstände passen für ein paar Tage in die Tiefkühltruhe. Komplette Koffer können Schädlingsbekämpfer in speziellen Wärmekammern erhitzen. Sie können sogar Eisenbahnwaggons und nach gründlicher Vorbereitung ganze Wohnungen so weit aufheizen, dass die Bettwanzen darin sterben. Auch Hunde werden inzwischen trainiert, um Bettwanzen aufzuspüren. Es gibt zudem Gruppen, die an Bettwanzenfallen arbeiten. Auf dem Balkan verstreuten die Menschen früher Bohnenblätter im Schlafzimmer. Kamen die Wanzen aus ihren Verstecken und krabbelten über diese Blätter, blieben sie in deren Widerhaken hängen. Das Problem bei den künstlichen Bohnenblättern: die Häkchen schnappen zwar zuverlässig nach den Wanzenbeinen, die Tiere können sich jedoch bisher wieder befreien. Entscheidend ist, wirklich alle Tiere zu erwischen. Darum bleiben Schädlingsbekämpfer trotz allem also vorerst auf Pyrethroide angewiesen. Gegen die Resistenzen behelfen sie sich bisher, indem sie bei den Nachkontrollen andere Pyrethroide einsetzen als bei der ersten Bekämpfung. Neue Mittel fehlen. Sie sind schwer zu finden, sagt James Austin, der Insektizidexperte von BASF. We're making poisons that... Wir suchen Gifte, die möglichst gezielt bestimmte Lebewesen töten, ohne anderen zu schaden. Das ist kompliziert. Ein neues Insektizid zu entwickeln dauert 10 Jahre und kostet zwischen 150 und 250 Millionen Euro. Solche Kosten spielen wir nur wieder ein, wenn wir Mittel gegen Agrarschädlinge entwickeln. Nur dann können wir genug davon verkaufen. Jedes Mittel gegen Bettwanzen ist ein Nebenprodukt aus der Agrarsparte. Um Pyrethroide effektiver zu machen, werden sie jetzt in Kombination mit anderen Wirkstoffen eingesetzt. Ein solches Mittel ist der BASF-Wirkstoff Chlorfenapyr, der bereits gegen mehrere andere Insekten versprüht wird. Der Vorteil dieser Chemikalie ist seine Wirkungsweise. Es ist ein Entkoppler, der die Energie aus der Mitochondrien, den Kraftwerken der Insektenzellen, ableitet. Dagegen sind keine Resistenzen bekannt. Das Schöne, in Kombination mit manchen Pyrethroiden tritt ein Effekt namens negative Kreuzresistenz auf. Der Mechanismus, der den Körper eigentlich entgiftet, macht das Pyrethroid in dieser Kombination sogar toxischer. Andere Hersteller setzen auf eine Kombination eines Pyrethroids mit einem Gift auf Basis von Nikotin. Bei all diesen Kombiprodukten soll das Pyrethroid die Wanzen schnell umhauen, dann kann die zweite Komponente die Tiere töten, weil sie nicht dagegen resistent sind. Birgit Habedank vom Umweltbundesamt beurteilt solche Kombipräparate nicht ganz so rosig. Wenn wir jetzt das jetzige Produkt irgendwie in der Form anwenden und man bleibt nicht konsequent dran, macht nicht die Nachkontrollen, macht nicht eine gegebenenfalls erforderliche Nachbehandlung und da überleben uns Tiere, dann haben wir die ganz große Gefahr, dass wir womöglich Resistenzen gegen zwei verschiedene Wirkstoffgruppen provozieren. Darum bin ich bei diesen Kombipräparaten sehr zurückhaltend. Das Umweltbundesamt gibt Infomaterial über Bettwanzen heraus. Als Hilfe für Leute, die fürchten, sich Bettwanzen eingeschleppt zu haben, empfiehlt Birgit Habedank die Website biozid.info. Können sich Verbraucher vielleicht auch an der Entwesungsmittelliste orientieren, als Einkaufsführer womöglich? Entschuldigen Sie, dass ich da ein bisschen lachen muss. Das Problem ist, dass der Verbraucher selber die Bettwanzenbekämpfung nicht durchführen sollte. Wenn jemand zu Hause probiert hat, mit einem Pyrethrum aus dem Baumarkt oder so Bettwanzen zu bekämpfen, das ist also keine gute Konstellation. Und gerade Bettwanzenbekämpfung ist ganz kompliziert, weil die sich ja wirklich auch intensiv verstecken können. Berlin. Ein Plattenbau in der Allee der Kosmonauten. Arlette Poirier begleitet Mario Heising in eine leerstehende Wohnung, die Heisings Mitarbeiter bereits behandelt haben. Der Meister für Schädlingsbekämpfung und Geschäftsführer der Schade GmbH pumpt seine Spritze auf. Wir halten auch einen gewissen Abstand, damit wir auch einen relativ breiten Sprühkegel erreichen, damit wirklich genug Insektizid für die Tiere da ist und die durch 30, 40 Zentimeter laufen müssen. Wir gehen ganz gezielt an die normalen Verbergeorte, die wir versuchen zu erreichen. Ja, und natürlich wichtig, immer der geschlossene Kreis, diese Barrierespritzung. In dieser Wohnung lebte eine ältere Dame. Heising kennt sie von früheren Einsätzen bei Nachbarn. Der Laie würde jetzt vielleicht im ersten Augenblick denken, das handelt sich hier um Schimmel. Aber wie Sie da oben zum Beispiel erkennen können, wie der Kot schön abgelaufen ist, nachdem er befeuchtet wurde. Ja, also hier war schon heftig was los. Wie ich Ihnen ja vorhin sagte, das ist eine Dame, die immer gesagt hat, sie hat keine Probleme. Kotspuren sind sichere Hinweise auf Bettwanzen. Normalerweise findet man schwarze Punkte, die aussehen wie zu groß geratener Fliegendreck. In dieser Wohnung sind es handgroße Flecken, lange Streifen an den Wänden. Arlette Boyer zeigen diese Spuren, wie die Möbel gestanden haben. Ich würde sagen, dass hier genau das Bett stand. Da sieht man auch sehr schön, wo das Bett Kontakt zur Wand hatte. Da sind auch extreme Kotspuren. Die sind auch schon immer wieder übereinander abgegeben worden, der Kot. Also das hier war schon wirklich ein sehr ordentlicher Befall. Das dürfte schon mehrere Jahre auf jeden Fall hier Bettwanzenbefall gegeben haben. Also hat man nicht so oft. Ich würde sagen, bei mir im Ranking wäre das jetzt die drittschlimmste Wohnung. Die Wohnung steht schon ein paar Wochen leer. Um aber dennoch sicherzugehen, dass keine Bettwanzen, die dem ersten Einsatz entronnen sind, zu den Nachbarn wandern, sprüht Mario Heising die Steckdosen mit Schaum aus. Der hält die Bettwanzen auf und tötet sie ab. Ja, hier ist eben wichtig, Sie sehen, in diesen Plattenbauten sind damals die Stromleitungen im Fußboden verlegt worden. Also jeder, der früher hier eingezogen ist, muss da erklären, nicht in die Decke zu bohren. Also ist damit natürlich auch die Möglichkeit der Abwanderung gegeben. Und das ist jetzt kein Quatsch, selbst über die Lampenkanäle oben, die aus den Decken stoßen. Ein lebendiges Weibchen, ob es ganz lebendig ist, werde ich gleich sehen, aber es hat sich auf jeden Fall bewegt. Ja, also es ist ordentlich noch am Strampeln. Aber man sieht, obwohl hier jetzt schon stark bekämpft wurde, dass es immer noch Stadien gibt, die sich bewegen, also wie hartnäckig die Tiere tatsächlich sind. Ja, das war jetzt auch Zufall, das dann zu entdecken. Bei Bettwanzen kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass das überhaupt nicht damit zu tun hat, wie einer von seiner Reinlichkeit und ähnlichen Sauberkeit zu tun hat. Meine Aussage ist immer, besonders trifft es die Reichen, die viel unterwegs sind, aber auch leider Gottes die Leute, die auf sehr viel Hilfe angewiesen sind, die teilweise gebrauchte Betten von jemandem nehmen müssen, die aus Möbelsammlungen kommen und ähnlichen, auch die sind betroffen. Also ich habe auch schon mal die Matratze hochgehoben. Da habe ich keine Probleme mit und habe dann runtergeschaut. Blutsauger in meinem Bett. Die Wanzen sind zurück. Von Joachim Budde. Es sprachen Susanne Fluri, Volker Niederfahrenhorst und Franz Lake. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll. Es ist so schwer, die Tiere zu finden.